ganz mit dir allein, wo ich sagen kann, dass ich dir immer schon zugetan. Ich wünsche mir, dass du mir sagst, ich liebe dich. Ich wünsche mir dein ganzes Herz für mich. Darf ich es wagen und es dir jetzt sagen, denn ich wünsche mir von dir, dass du mich liebst. Thank you.